Oversize Hoodie so wie Gargamel. Und die Bitches flippen aus, als wäre Zara Sale. Was eine Frage, ob ich Cash hab, Baby. Yen, Euro, Dollar, Sein. Der Pimp kommt mit blondierter Bitch, Bert Wollersheim. Cash in der Balma, besitze kein Portemonnaie. Mehr Sterne als auf dem gottverdammten Walk of Fame. Sonny kocht das Crack, Shindy die Haute Cuisine. Hänge so viel mit den Tieren, du denkst, dass ich Mowgli bin. Episch, majestätisch, fick deine Crew, EGJ ist ne Philharmonie. Jordans vom anderen Ende der Welt, wie die Kinder von Angelina Jolie. Erotik-Sternchen wie beim Pornodreh. Sportcoupé, SUVs, Rap aus der MS-Boutique. Sterne auf den Limos und den SUVs. Sterne auf den Shirts, so exquisit. 5 Sterne Hotels oder Restaurants. 5 Sterne Rap Park Excellence. Yeah, Sterne auf den Limos und den SUVs. Sterne auf den Shirts, so exquisit. 5 Sterne Hotels oder Restaurants. 5 Sterne Rap Par Excellence. Yeah. Ich esse mit Bankenchefs, Bankenchefs und Paparazzis. Mittelfinger für die RTL, Kamerateams. Dicker, die ganze Republik versteift sich auf Sonnys Bart. Mehr Sterne auf der Kleidung als ein Hauptkommissar. Wo bereit ist endlich weg? Berlin hat einen Trottel wie Nigger. Ich puste dich aus so wie Teelichter. Fick auf dein Star-Appeal. Sonny hat Star-Allüren. Parke den Benz vor dem Argon und der Portier öffnet die Fahrertür. Sterne auf dem Kühlergrill vor CCN3. Kannst du Huren so nicht flüchten wie in einem Freddy Krüger-Film. Hör die Kiddies Gold predigen, aber da steckt man ja nicht drin wie Hollywood in einer Volljährigen. Sterne auf den Limos und den SUVs. Sterne auf den Shirts, so exquisit. 5 Sterne Hotels oder Restaurants. 5 Sterne Rapper Excellence. Yeah, Sterne auf den Limos und den SUVs. Sterne auf den Shirts, so exquisit. 5 Sterne Hotels oder Restaurants. 5 Sterne Rapper Excellence. Yeah.